بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد, wir machen weiter mit Frage 130. Was bedeutet der Glaube an das Paradies und die Hölle? Er sagt, es ist der feste Glaube, At-Tasdiq, an ihre Existenz, dass sie geschaffen wurde und dass sie existiert durch den Willen Allahs und nie vergehen werden. Dies gilt auch für das Wohlleben im Paradies und die Bestrafung im Feuer. Also das bedeutet der Glaube an das Paradies und das Feuer, dass die beiden es gibt, dass wir das bestätigen und dass die Schöpfungen von Allah subhanahu wa ta'ala sind, die nie zu Ende gehen. Das Diesseits geht zu Ende, aber das Paradies und das Feuer und alles, was da drin ist, wird nicht zu Ende gehen. Genauso eben auch das gute Leben, das Schöne im Paradies und die Bestrafung auch im Feuer. Dann nehmen wir direkt die Frage 131 mit, wo es heißt, was ist der Beweis für ihre jetzigen Existenz? Also, dass Allah subhanahu wa ta'ala sie schon erschaffen hat und dass sie da sind. Allah hat uns informiert, dass sie schon verbreitet sind und sagte über das Paradies, also vorbereitet sind, und beeilt euch um Vergebung von eurem Herrn und um einen Paradiesgarten, dessen Breite wie die Himmel und die Erde ist. Er ist für die Gottesfürchtigen vorbereitet oder bereitet. Also ich könnte natürlich hindeuten, dass es schon da ist, obwohl es ein indirekter Beweis eher ist, wenn man nicht ganz genau direkt daraus, also klar und deutlich erkennen kann, dass es vorhanden ist, aber eben, dass das heißt, bereitet euch um einen Paradiesgarten vor, dessen Breite wie Himmel und Erde ist, das deutet darauf hin, dass es schon da ist. Die Aqidah von Ahl Sunnah wal Jama'ah ist, dass natürlich das Paradies und das Feuer schon da sind, dass sie schon erschaffen sind, dass sie nur darauf warten, bis sie ihre Bewohner empfangen können. Er sagt weiter, er subhanahu wa ta'ala sagte über das Feuer oder über die Hölle, und hütet euch vor dem Feuer, das für die Islamleugner bereitet ist. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns darüber informiert, dass Adam und seine Frau im Paradies wohnten, bevor sie vom Baum aßen, und er hat uns informiert, dass die Nichtmuslimen jeden Morgen und Abend vom Höllenfeuer gestellt werden. Ja, das ist also, wir kennen das aus, dass Adam und seine Frau im Paradies waren und dann rausgegangen sind. Darüber müssen wir aber sagen, dass es Meinungsverschiedenheiten in dieser Sache gibt, ob es das gleiche Paradies ist oder ein anderes, das nur kurz da war für Adam a.s. und Allahu a'lam. Die Mehrheit der Gelehrten sagen, dass es das Paradies war und dass es auch beständig bleibt bis am jüngsten, also bis die Leute eben eintreten und es eben nicht vergänglich ist. Und genauso das Feuer auch. Und dazu gibt es vielerlei Beweise, wie das der Prophet auch bei der Isra und Miraj das Feuer und das Paradies gesehen hat und so weiter. Genau, oder eben, dass die Leute von Pharaon und Pharaon selber jeden Morgen und Abend ans Feuer gebracht werden. Und der Prophet Sassam sagte, ich warf einen Blick auf das Innere des Paradieses und sah, dass die meisten Bewohner die Armen sind, und ich warf einen Blick auf das Innere des Feuers und sah, dass die meisten Bewohner Frauen sind. Das ist jetzt natürlich schade, dass hier nicht mehr erklärt wurde, weil das ist immer so eine Sache, was die Frauen betrifft. Weil natürlich gibt es da noch eine Hadith-Erweiterung, wo die Frauen dann sagen, ja, warum ist das denn so, ja, Rasulullah. Erstmal muss man sagen, wenn man sagt, die Mehrheit von einer Sache heißt nicht unbedingt, dass sie 90% ist, sondern kann auch einfach 51% heißen, 60% sein. Aber dass mehrere, einfach mehr als die Männer sozusagen da sind oder mehr Arme im Paradies sind als Reiche, das muss man natürlich immer gleich vorab verstehen. Und das Zweite ist eben, dass die Frauen dann gefragt haben, warum ist das so? Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, ja, wenn ihr tut, also erstmal wegen der Zunge, dass man die Zunge nicht aufpasst, nicht hütet. Und zweitens, wenn der Ehemann der Frau etwas Gutes antut oder ihr Gutes tut und dann einmal etwas Schlechtes macht, also er ist ständig zu ihr gut und einmal macht er etwas Schlechtes, ja, dann sagt sie, niemals habe ich was von dir Gutes gehört oder gesehen, ja, und verleugnet das ganze Gute, was er getan hat. Das ist natürlich aber allgemein gehalten. Ja, jetzt kann man natürlich sagen, ja, was ist denn mit einem Mann, der nie für seine Frau da ist? Ja, das ist, wir sprechen immer, der Hadith ist nie mehr allgemein. Wir gehen davon aus, dass inshallah ta'ala alles gut läuft und dann passiert so eine Situation. Also wir gehen davon aus, dass der Mann seine Frau gut behandelt. Und ein Mann, der seine Frau nicht gut behandelt, der hat natürlich auch Probleme. Das muss man klar und deutlich sagen. Und das erwähne ich absichtlich hier nochmal, obwohl es nicht direkt mit der Existenz als Beweis zu tun hat. Aber das ist sehr, sehr wichtig, wenn solche Hadithe kommen, dass man das nochmal erwähnt. Also keine Frau, keine Schwester muss sich deswegen komisch fühlen, weil es im Hadith so kommt. Weil, wie gesagt, die Mehrheit kann auch einfach 51% heißen. Zweitens, es ist einfach eine Andeutung dazu, dass Frauen eher emotionaler reagieren und sie einfach auf diese Sache mehr aufpassen sollten, besonders auf ihre Zunge. Das gilt aber auch für die Männer. Die Zunge ist das Schlimmste, sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, was einen ins Feuer bringt. Ja, und das Dritte ist eben, dass normalerweise eben die Frauen eher dazu neigen, bei einem Streit so etwas zu sagen als Männer. Ja, aber leider haben wir auch schon andere, genau die Gegenteile erlebt. Deswegen ist es immer so eine allgemeine Aussage, nie für einzelne Personen gedacht. Und inshallah ta'ala, möge Allah subhanahu wa ta'ala jede Schwester, die zuhört, das Paradies geben und sie von den Paradiesbewohnern machen und ihren Mann natürlich als Gefährten an ihrer Seite. Dann sagt er weiter, Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn einer von euch stirbt, dem wird sein Platz, ja, morgens und abends gezeigt, ja, sein Platz. Wenn er zu den Bewohnern des Paradieses gehörte, so erfährt er, dass er zu den Bewohnern des Paradieses gehört. Und wenn er zu den Bewohnern des Feuers gehörte, so erfährt er, dass er zu den Bewohnern des Feuers gehört. Ihm wird gesagt, dies ist dein Platz am Tag der Auferstehung, an dem Allah dich erwecken wird. Also das heißt, wenn du vom Paradies bist, dann wirst du morgens und abends in deinem Grab deinen Platz im Paradies sehen. Und wenn du von den Feuern, von den Leuten des Feuers bist, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle bewahren, dann wirst du morgens und abends den Platz im Feuer sehen. Und er sallallahu alaihi wasallam sagte, warte ab bis zur Kühle, warte ab bis zur Kühle. Die starke Hitze ist ein Hauch des Höllenfeuers. Also es ging dabei ums Gebet. Wenn bei euch eine große Hitze herrscht, so sucht eine kühle Zeit für die Verrichtung des Gebets. Speziell damit gemeint ist das Dhuhr-Gebet, ja? Das Dhuhr-Gebet, dass man ein bisschen später betet oder vielleicht auch das Asr-Gebet kann man auch so machen, wenn es zu heiß ist, dass man einfach wartet, dass es ein bisschen kühler wird. Und warum war das so natürlich? Weil die haben ja früher draußen gebetet, die hat kein Dach, keine Klimaanlage, keine Ventilatoren. Deswegen war das so gemeint. Heutzutage, Alhamdulillah, wir haben Klimaanlagen, wir haben Ventilatoren, da kann man alles zur rechten Zeit ohne Probleme beten. Aber hier geht es dabei um den Wortlaut, ein Hauch des Höllenfeuers beweist hier, dass das Feuer da ist. Und er, sallallahu alaihi wasallam, sagte, die Hölle oder das Feuer klagte bei ihrem Herrn und sagte, oh Allah, einige meiner Teile haben die anderen aufgefressen, so erlaube mir zwei Atemzüge, einen im Winter und einen im Sommer. Und da sagt er, das ist die stärkste Hitze im Sommer und die stärkste Kälte im Winter. Na. Aisha radiallahu anh berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Fieber ist ein Hauch des Höllenfeuers, so kühlt es ab mit Wasser. Ja, so kühlt es ab mit Wasser. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, als Allah das Paradies und die Hölle erschuf, schickte er Jibril zum Paradies und sagte, geh und schau hin. Geh und schau hin. Und das Paradies und die Hölle wurden dem Propheten sallallahu alaihi wasallam bei der Sonnenfinsternis und während der Nachtreise gezeigt. Und viele weitere Hadithe eben deuten darauf hin, dass das Paradies und das Feuer schon vorhanden sind. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat schon gesehen, er war auch schon drin, wie man es von der Nachtreise Isra und Mi'raj sehen kann. Er hat bestimmte Situationen und Orte gesehen und viele weitere Beweise eben aus Koran und Sunna, dass das Paradies schon existiert und jetzt existieren schon, ja, dass sie jetzt existieren und dass sie unvergänglich sind. Ja, das ist das. Wir nehmen direkt, inshallah ta'ala, die nächste mit. Er sagt, was ist der Beweis, dass sie existieren und nie vergehen werden? Und er bringt ja hier sehr viele Beweise. Wir werden hier jetzt nicht alle erwähnen. Die kann man, inshallah ta'ala, nachlesen. Er sagt, ewig und immer darin zu bleiben, das ist ein großartiger Erfolg, also das Paradies. Als eine unverkürzte Gabe, noch werden sie daraus vertrieben. Das ist für wahr unsere Versorgung, die nicht zu Ende geht. Und so weiter. Und er sagte über das Feuer, und sie werden aus dem Feuer nicht herauskommen. Gewiss, die Übeltäter werden in der Strafe des Feuers ewig darin bleiben. Gewiss, wer zu seinem Herrn als Übeltäter kommt, für den gibt es die Hölle. Darin wird er weder sterben noch leben. Ich habe jetzt einige Sachen übersprungen, weil es einfach das Ganze nochmal bestätigt und man das nachlesen kann. Und er sagte, durch diese Ayat hat Allah subhanahu wa ta'ala uns informiert, dass die Bewohner des Feuers für sie die Hölle geschaffen wurden und die Hölle für sie Bewohner erschaffen wurden. Ja, dass die Bewohner des Höllenfeuers für die Hölle geschaffen wurden und die Hölle für die Bewohner erschaffen wurden. So leben für die Ewigkeit, sie leben für die Ewigkeit darin. Allah subhanahu wa ta'ala hat sie negiert, also abgelehnt, dass sie dort herausgehen werden. Sie werden aus dem Feuer nicht herauskommen. Auch sagt Allah subhanahu wa ta'ala, sie werden ihnen nicht herabgesetzt. Und Allah subhanahu wa ta'ala negiert ihr Untergehen, darin wird er hierauf weder sterben noch leben. Dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, die Bewohner der Hölle werden darin nicht leben und nicht sterben. Also sie sind dazwischen. Jedes Mal, wenn sie leben, werden sie sterben. Und jedes Mal, wenn sie sterben, stehen sie wieder auf. Und jedes Mal, wenn ihre Haut verbrannt wird, wird eine neue gebracht und so weiter. Eine ewige Qual, die da drin ist. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Abu Huraira berichtet, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zu den Bewohnern des Paradieses wird am Tag des Gerichts gesagt, ihr Bewohner des Paradieses, es ist nunmehr Ewigkeit und kein Sterben. Und zu den Bewohnern des Feuers wird gesagt, ihr Bewohner des Feuers, es ist nunmehr Ewigkeit und kein Sterben mehr. Genau. Und in einer anderen Überlieferung, nun gibt es nur noch Ewigkeit und den Tod gibt es nicht mehr. Der Gesandte Allahs rezitierte dann, warne sie vor dem Tag des gramvollen Reue, wenn die Angelegenheit entschieden sein wird, während sie alle dessen unachtsam sind und während sie noch nicht glauben. Und er zeigte mit den Händen auf die Welt. Also sie sind unachtsam bezüglich des Jenseits, weil sie mit der Diesseits beschäftigt sind. Na, Barakallahu fikum, das ist bezüglich des Paradieses. Kurz, man kann die anderen Verse und Hadithe hier inshallah ta'ala nachlesen. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan, subhanakallahu wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.